Jesus. Dir gehört unser Leben. Wir geben uns ganz hin. Wir nehmen alle Bereiche. Wir nehmen alle Bereiche unseres Lebens. Herr, du bist hoch erhoben. Wir geben dir alle Ehre, Herr. Herr, du hast den Sieg. Herr, du hast den Sieg. Herr, du hast den Sieg. Der Tod ist besiegt. gib mir den Sieg. Herr, gib mir den Sieg. Sing nur. Ich bin Sieger. Ich bin Sieger. Ich bin Sieger. Söhne stehen auf. Weißt du, es ist die Zeit der Söhne. Die Söhne stehen. Die Söhne stehen. Die Söhne stehen. Weißt du, du stehst. Stehst. Der Sieg ist da. Der Sieg ist da in deinem Leben. Der Sieg ist da in deinem Leben. Egal, wie es aussieht. Der Sieg ist da. Der Sieg ist da. Der Sieg ist da. Komm zur Freude, komm zur Freude. Der Sieg ist da. Du herrschst, du herrschst. Du sitzt zur Rechten Gottes. Du herrschst. Genau, genau. Stell dir das gerade vor. Zur Rechten Gottes. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Jedes Knie muss sich beugen. Jede Zunge muss bekennen. In dem Namen Jesus. Jedes Knie muss sich beugen. Jede Zunge muss bekennen. Dass Jesus der Herr ist. In deinem Leben. Ja, alles muss sich beugen in deinem Leben. Ja, jeder Umstand. Du bist der Sieger über den Umstand. Jede Krankheit, sie hat ausgespielt. Deinem Leben, selbst der Tod hat ausgespielt. Deinem Leben, hat ausgespielt. Weil du bist ein König des Höchsten, ein König. Gadi. Gabi hat es gezeigt, wie man einläuft als König, ja? Das ist Königsbewusstsein. Ja. Thank you. Da strecke ich nochmal ganz aus, weil ich glaube, einige brauchen noch eine Spezialfüllung heute Abend. Eine Spezialfüllung. Haus, da ist Kraft da, da ist Kraft da. Kraft vom Himmel. Ja, tauch ein, tauch ein. Lass dich umspülen, lass dich durchweichen, lass dich aufweichen. Lass dich aufweichen. Durchweichen. Durchweichen, durchströmen, füllen. Baden, duschen, schwimmen, tauchen. Das ist ein Lebensraum hier, das ist ein Lebensraum. Das ist Lebensraum der Kraft, Lebensraum des Sieges, Lebensraum des Himmels, Lebensraum der Fülle, Lebensraum der Fülle. Hier wird all dein Mangel gestillt, all dein Mangel. Falls du noch welchen haben solltest, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Füll dich. Füll dich. Füll dich. Füll dich. Füll dich. Füll dich. Füll dich. Füll dich. Füll dich. Auch am Livestream. Füll dich. Fühl dich im Livestream, auf deinem Sofa, auf deinem Stuhl oder vielleicht liegst du schon am Boden. Fühl dich, die Kraft fließt genauso bei dir. Die Kraft fließt genauso bei dir. Ich glaube, dass noch einige einen Eindruck haben. Kommst du einfach vor, wenn du einen Eindruck hast? Ein Wort, ein Lied, ein Sprachengebet. Trau dich. Eine Auswirkung des Heiligen Geistes ist Kühnheit. Kühnheit. Seine Söhner sind kühn. Und die Töchter hast recht. Ich hatte die ganze, also längere Zeit immer pressing in, dass Gott sagt, pressing in, also geh noch mehr rein. Und dann war ich zwischendurch öfter mal so abgelenkt und dann habe ich so Gott gesagt, ja, hilf mir. Und dann habe ich so Arme gesehen, wie die so rudern. Ich wusste, das sind die vom Vater, also der hat mir so geholfen. Und ich habe auch so empfunden, das gilt auch für uns alle, so dieses pressing in. Und gleichzeitig kam dann, nehme ich beim Wort. Also wenn wir ihn beim Wort nehmen, dann dringen wir tiefer ein. Und dann habe ich auch in Andreas Stimme, also Andreas sagte dieses pressing in, also ja, möglicherweise heißt das auch, was hier so gelehrt wird, auch was bei Glory Life, was so kommt, was wir so hören, das hilft uns auch, dieses beim Wort zu nehmen. Und dann auf einmal habe ich einen Vorhang gesehen und der hat sich geöffnet und ich habe so empfunden, genau, dann kamen so Wahrheiten, weil dann kommen wir wirklich in diese Wahrheiten rein. Wir kommen in diesen Bereich der Wahrheiten. Und ich hatte auch noch, dass vielleicht, es kann, also Gott möchte, dass wir immer weiter vorwärts gehen. Da gibt es noch mehr und der Geist wird auch, habe ich das Gefühl, der wird zu uns sprechen, dass wir einfach so empfinden, da gibt es doch noch mehr, da ist doch noch mehr. Und so lenkt er uns auch und dass wir ihn wirklich beim Wort nehmen. Jetzt ist höchste Zeit, nicht stehen zu bleiben, sondern wirklich dieses Pressing in, dieses noch mehr, noch tiefer hinein. Ihn beim Wort nehmen, es ergreifen und in die Wahrheit hineingehen, eindringen. Thank you. Oh Mann, ich bin noch ganz benebelt irgendwie. Andere sagen besoffen, betrunken, nicht besoffen, betrunken. Wow. Hey, wisst ihr eigentlich, wie gut Gott ist? Wisst ihr, wie gut Gott ist? Ich habe neulich jemand sagen hören, hey, er hat, als er uns geschaffen hat, hatte er einen Traum. Er hatte den Traum, mit uns gemeinsam zu leben. Und dann haben wir es verbockt. Ja, wir haben gedacht, wir wissen es besser. Und ein Satz, der blieb mir so hängen, der hat mir richtig gut gefallen. Und Gott hat das Allerbeste, was er im Himmel finden konnte. Und ich dachte mir, wow, da gibt es ja, glaube ich, eine Menge, was man da finden kann, was echt cool ist, was echt richtig gut ist. Und das Allerbeste, was er finden konnte, hat er genommen und hat es auf die Erde geschickt. Das Allerbeste. Echt das Allerbeste. Echt das Allerbeste. Echt das Allerbeste. Das kann einem schon allein schummrig machen. Echt das Allerbeste. Und das ist ja noch nicht alles. Er selber ist auf die Erde gegangen durch Jesus. Er selber ist runtergegangen. Er ist nicht oben geblieben und dachte sich, okay, Sohn, ich schicke dich jetzt mal, mach einen coolen Job und dann kommst du wieder und du wirst belohnt und ich setze dich dann zu meiner Rechten. Nee, er wusste, er geht selber runter. Er verlässt die Herrlichkeit, er verlässt so diese goldenen Straßen, er verlässt die Herrlichkeit, wo es nichts gibt, was irgendwie komisch ist. Er verlässt die Herrlichkeit und geht auf eine Erde, die stinkt vor Sünde, die voll Krankheit ist, die voll Leid ist, die voll Tränen ist und geht da runter, um uns da zu begegnen. Er begegnet uns Menschen da unten auf der Erde und ist... Andreas, du lenkst mich gerade ab. Nein, ich bin eher betrunken, deswegen sage ich jetzt mehr. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und damit beende ich es. Amen. Also, ich habe am Ende vom Lobpreis, als du es gesagt hast, habe ich eine himmlische Spritze gesehen, so, ja, nicht ganz klein. Und ich glaube, das ist ein Symbol dafür, dass jeder, also man braucht keine Angst haben vor der Spritze, sondern wenn das so intravenös reingeht, dann bewirkt er das sofort. Und ich glaube, dass Gott uns das geben will, also jeden, da wo jeder steht, der eine braucht vielleicht mehr Kühnheit, der andere das. Und der gibt uns wirklich das, ihr habt ja einfach diese Spritze gesehen und jeder kriegt das, was er braucht. Und zwar geht es dann ab, geht schneller. Dann. Genau. Hat doch jemand einen Eindruck von euch? Für uns. Ich habe noch einen Eindruck gehabt, ich habe noch sowas wie einen linsengroßen Linsen, so, also Linsenkinder, so einen großen auf der Haut irgendwo gesehen, was Gott wegnehmen will, wenn das jemand betrifft. Es ist so gewachsen oder neu auch, wenn dir da was gekommen ist. Ist jemand hier, vielleicht ist auch im Livestream, ist jemand hier so eine Hautgeschichte, die unangenehm ist? Dann bete ich einfach für den Livestream. Ja, Vater, ich danke dir, dass du das jetzt wegnimmst. Es vertrocknet jetzt in Jesu Namen, Herr. Es wird kleiner und kleiner und fällt ab in Jesu Namen. Amen. Ja. Dann hatte ich noch die Zahl 1004 oder 10.04. Betrifft das jemanden von euch? Oder die Zahl, vielleicht Telefonnummer, wahrscheinlich ja nicht, oder Kreditkarte oder sowas. Muss 10. April wäre das. Ja, 10. April, wenn es ein Datum ist, wenn es eine Zahl ist, weiß nicht. Gott hätte ein Wort für dich. Vielleicht ist es auch von deinen Kindern, von deinem Partner. Ich glaube, dass jemand da ist. 1004. Micha. Bei uns in der Arbeit, Rohbau, wir haben sozialen Kürzel Aha. Und was ist das für ein Objekt? Okay, vielleicht war es auch nichts, keine Ahnung. Aber doch, irgendwas ist drauf. Ich glaube, es betrifft eine Person einfach. Verwaltungsgebäude. Ja, vielleicht ist es auch tatsächlich auch im Livestream. Kann es sein, Vater, ich danke dir, dass du das tust, was du vorhast. In Jesu Namen, Herr. Herr, ich segne die Person mit deiner Kraft, mit deiner Fülle, mit deiner Gegenwart, Herr. Herr, und ich danke dir, dass Gradheit in alles hineinkommt. Klarheit und Gradheit und Stärke in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank dem Lobpreisteam. Ihr wart heute spitze. Ja. Ja, Halleluja. Ja, ich habe irgendwie ständig immer dieses Fokus im Kopf. Immer das, wo ist dein Fokus? Und wir haben es ja jetzt eigentlich die ganze Zeit, wir haben es gesungen, wir haben es proklamiert, wir haben es gebetet, dass wirklich Jesus den Sieg hat, oder? Sind wir da eins? Jesus hat den Sieg? Ja? Amen. Okay, sehr gut, ihr seid bei mir. Jesus hat den Sieg über jede Krankheit, wir haben es gesungen. Jesus hat den Sieg über jeden Tod, wir haben es gesungen. Jesus hat wirklich den Sieg. Aber wo ist manchmal unser Fokus? Weil so wie Sarah auch sagte, wirklich, dieses Pressing in, wir müssen manchmal in diesen Sieg reinpressen. Wir müssen manchmal wirklich, weil der Feind, der kommt ja, der ist ja jetzt auch nicht ganz so unschuldig hier auf der Welt. Der macht ja auch manchmal Dinge, wo wir sagen, okay, das ist jetzt nicht göttlich und nicht himmlisch. Also, ja, und wir müssen da einfach reinpressen in den Sieg, reinpressen wirklich in den Sieg, den Jesus vollbracht hat. Weil es ist, also ich habe auch das Wort so gehabt, der Feind ist ein Laberdash. Versteht man das? Okay. Seit die zwei in der Bibel labert der die Leute zu eigentlich. Und das ist eigentlich das Einzige, was er noch kann auf dieser Erde, ist dich voll zu labern. Und dir einfach immer in Misch zum Verzählen, auf gut Deutsch jetzt nicht, aber. Und es ist so wichtig, wo ist dein Fokus? Ist dein Fokus auf dem, was der Teufel jetzt gerade macht, was der dir hinschwätzt, was der dir für Gedanken schickt, was der dir für Dinge bringt? Ist da dein Fokus drauf? Ist dein Fokus auf die Umstände, auf Symptome, auf Situationen? Oder ist dein Fokus auf dem verbrachten Sieg, im Sieg auf Jesus? Weil in dem, da wo unser Fokus ist, da drin leben wir. Ich dachte mir heute, also heute Mittag in der Mittagspause, Hans-Peter und ich haben zusammen Mittagspause gemacht und wir waren draußen gesessen, die Sonne hat geschienen, dachte ich mir, mache ich den Sonnenschirm auf. Wir saßen da drunter, haben gegessen und plötzlich fängt es an zu tröpfeln. Da dachte ich mir so, ah, was ist das jetzt? Das kann nicht sein. Und es hat immer mehr getröpfelt, dann hat es geregnet und wir sind einfach unter dem Schirm gesessen, haben einfach gegessen und haben uns gefreut und alles war gut. Wir sind näher zusammengerutscht, alle unter den Schirm und draußen hat es geregnet und dann dachte ich mir, wenn wir uns jetzt aus der Ruhe bringen lassen, dann rennen wir im Regen rum und werden nass und oh nein, es regnet und Hilfe, was machen wir denn jetzt? Aber dadurch, dass wir einfach im Frieden, in der Ruhe unter dem Schirm gesessen sind, sind wir gar nicht nass geworden. Und es hat auch gar nicht reingeregnet. Manchmal ist so ein kleines Tröpfchen so von der Seite angeflogen kommen, aber das hat eigentlich gar nichts gemacht. Und deswegen wirklich, wo ist dein Fokus? Lasse ich mich von dem aus dem Takt bringen, was der Feind so auffährt, oder bleibe ich einfach unter dem Schirm des Höchsten sitzen, ganz entspannt, esse mein Essen, habe schöne Gespräche, bete mit dem Hans-Peter und es ist super. Und dann, wo wir fertig waren mit der Mittagspause, hat es dann auch aufgehört zum Regnen und wir konnten reingehen. Also wo ist mein Fokus? Und dann der Hans-Peter, der saß auch auf der anderen Seite und hat in diese Richtung geguckt und in der Richtung war dann auch blauer Himmel. Und er hat gesagt so, ja, und dann plötzlich hat er in die Richtung geschaut, und also da ist ja alles voll Regenwolken. Und dann hat er gemeint so, ja, aber da drüben ist blauer Himmel. Und dann haben wir gesagt, schaust du, weil ich glaube echt, dass Menschen auch da sind oder im Livestream, die haben viele Regenwolken gerade vielleicht in ihrem Leben oder die denken, dass einfach alles voll Regenwolken ist und voll Gewitterwolken und irgendwie ist gar kein Land mehr in Sicht. Änder mal deinen Fokus. Es gibt blauer Himmel. Ich verspreche es dir, weil Jesus hat nämlich den Sieg auch in deinem Leben über alle Gewitter und Regenwolken. Deswegen guck auf den Sieg, den Jesus für dich vollbracht hat. Und so wie es auch die Emma gesagt hat, Gott ist einfach auch nur gut. Und das ist so wichtig, dass wir wirklich auch wenn, dass es immer mehr Realität wird in unserem Leben, in unserem Herzen, dass Gott einfach gut ist. Und dass Gott wirklich nur Gutes für uns vorbereitet hat und dass seine Intention nur gut ist. Ich beschäftige mich gerade momentan mit dem Thema Ehe und man kann da ja viel lesen, wenn der Tag lang ist, habe ich festgestellt. Also viele Ratgeber so, also Katastrophe, also das ist das Schlimmste, was du jemals machen kannst und es funktioniert eh nicht und es ist eh voll anstrengend und dann immer so, alter Schwede, also das finde ich jetzt nicht so attraktiv, die ganze Nummer, also ich weiß jetzt auch nicht. Und dann dachte ich mir so, ja in der Bibel, also jetzt die erste Ehe lief ja jetzt auch nicht so super, sag ich mal, also und dann, also irgendwie dachte ich mir, irgendwie, was hat Gott sich dabei gedacht? Wollte er uns so Stress machen damit? Und also irgendwie habe ich es nicht verstanden. Wir haben gebetet, so Herz, erklär mir, was du damit meint hast. Und dann bin ich zu unserem Tobi gegangen, dachte mir, der ist Teil des pastoralen Teams. Da erwarte ich jetzt eine super theologisch fundierte Antwort, warum gibt es die Ehe? So, die Antwort kam. War eine gute Antwort. Und er sagte zu mir, weil nett, weil es einfach nett ist zu zweit. Und dann dachte ich mir, ich habe mir dieses Problem nicht aus der Sicht, Gott ist gut angeschaut, sondern aus der Sicht, boah, das ist bestimmt ein mega Mods der Stress und ich weiß gar nicht, was das alles werden wird. Wo ist mein Fokus? Ist mein Fokus auf Gott ist gut und er hat bestimmt eine gute Idee dahinter? Oder ist mein Fokus, boah, das ist eigentlich anstrengend? Und dann wird es mir plötzlich klar, Gott hat die Ehe geschaffen, weil es einfach nett sein soll. Oder? Das ist meine Erkenntnis. Nein. Ja, warum hat er denn die Frau zum Mann geschaffen? Weil es nett war, glaube ich einfach. Weil Adam war allein, Adam irgendwie hat niemanden gefunden von den Tieren, die irgendwie so recht gepasst hat und ich glaube, ich weiß nicht, ob er mit denen sprechen konnte, das ist irgendwie auch ein bisschen langweilig irgendwie. Sein. Ich glaube, Gott hat ihm einfach eine Frau gegeben, weil es nett ist. Ja, und es ist mir so klar geworden, aus welcher Brille schaue ich Dinge an, aus welcher Brille bewerte ich Situationen. Bewerte ich sie oder schaue ich sie an aus irgendwie, das ist anstrengend, das ist irgendwie negativ oder schaue ich mir Dinge an aus der Sichtbrille wirklich Gott ist gut? Zum Beispiel jetzt auch, wenn ich arbeiten gehe. Ja, wie oft geht man rein und sagt, boah, ich habe gar keinen Bock und es ist so anstrengend und bababa und bababa. Aber das ist, nein, jetzt nicht mehr, aber ich schaffe schon, seitdem ich 17 bin. Ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel im Arbeitsleben. Wie schaue ich denn? Weil Gott hat ja auch Adam gesagt, er soll schaffen. Also jetzt nicht so in dem Wortlaut, aber er hat gesagt, er soll sich... Obwohl ich habe gehört, dass Gott auch Schwabe sein soll. Okay, lassen wir das. Er hat ihm gesagt, ja, er soll sich um den Garten Eden kümmern. Er soll den bestellen und so. Und das ist ja eigentlich schon Arbeit. Aber das war eigentlich positiv. Weil Gott wollte einfach, dass wir was zu tun haben, dass wir einen Sinn im Leben haben, dass wir Freude auch an dem haben, was wir tun, dass wir einfach sehen, was dabei rauskommt, dass wir, ja, dass es Spaß macht. Und erst der Sündenfall hat ja dann den Fluch auf die Arbeit gebracht. Und deswegen, aus weicher Brille schaue ich meine Arbeitsstelle an, sage ich, oh nee, jetzt muss ich da schon wieder hin, ich habe gar keinen Bock. Oder sage ich, okay, Herr, danke, dass ich Arbeit habe, danke, Herr, dass es mir Spaß macht, danke, dass du mir hilfst und danke, dass du es gut mit mir meinst. Danke, Herr, dass du auch da was, dass du da Positives für mich hast, dass du da wirklich auch, ja, Erfüllung, dass ich da Erfüllung finde, dass es toll wird. Welchen Blickwinkel habe ich auf die Sache? Oder auf Probleme, ja. Gehe ich dann in den Blickwinkel des Sieges rein von Jesus und sage, danke Herr, du hast den Sieg vollbracht. Oder sage ich, oh nee, das ist so schlimm. Ja? Also ich glaube, es ist so wichtig, auch es wird immer wichtiger jetzt, je wilder die Zeiten kommen, welchen Fokus habe ich? Schaue ich, Jesus, dein Sieg ist da in der Situation oder habe ich den Fokus auf das, was der Feind macht? Genau, da will ich euch wirklich ermutigen. Und ja, lasst euch nicht vom Teufel irgendeinen Käse neischwätzen, weil das macht er total gern. Und ich hab gerade gedacht, wenn wir schon bei Adam und Eva waren, die haben ja blöderweise das, was die Schlange gesagt hat, dann, die haben sich darauf fokussiert. Anstelle, dass sie sich auf Gott schauen, haben sie sich auf die Schlange fokussiert und sich von denen belabern lassen. Aber dann habe ich noch eine andere Schlangenstory, und zwar in der Bibel gefunden, mit Paulus. Paulus wurde auf Malta von der Schlange gebissen. Was hat er gemacht? Abschüttel ins Feuer. Und das müssen wir mit dem Feind machen. Wenn er uns angreift, abschütteln ins Feuer. Und er ist bestimmt dann nicht rumgerannt und so, oh nein, Hilfe, Hilfe, was ist passiert? Sondern er hat, wahrscheinlich war total entspannt. Und hat wirklich den Fokus auf Jesus gehabt. Den Fokus auf, der Herr meint es gut mit mir, mir wird nichts passieren. Und das sind diese beiden Optionen. Was mache ich? Schaue ich auf das, was die Schlange macht, oder schüttel ich sie ab und schmeiße sie ins Feuer? Ich würde sagen, da gehen wir einfach rein. Wir schmeißen das, was der Feind kommt, einfach ins Feuer und gehen einfach weiter im Vertrauen und in der Liebe zum Vater. Genau. Amen. Ja, also mich hat das jetzt angesprochen, das Vertrauen. Vertrauen auf Gott. Das ist aus meiner Sicht das ganz Entscheidende. Ich habe so zurückgedacht, viele, viele Jahre ist es her, wo wir zum Glauben gekommen sind. Und ich habe dann einfach immer wieder mal auch gehört, bei Gott gibt es mehr, mehr. Und das hat sich bei mir so irgendwo eingebrannt. Und ich habe dann aber nach dem Meer ausgeschaut. Und es gab dann schon mehr. Ich habe mich ja orientiert an dem, was Gott sagt, was Gott zeigt, aber das war nicht genug, weil mehr heißt mehr, mehr. Und dann mein Fokus war dann auch immer wieder Notbehelf oder auch nicht, wie auch immer, mein Fokus war auf übers Internet und habe in Amerika Erweckungen angeschaut. Was ist denn dort passiert? Und es hat mich dermaßen beeindruckt und ich glaube, da habe ich auch immer wieder was abbekommen. Ob das jetzt, in Toronto hat sogar ein ganzes Team geschickt mal hier in der Gegend. Und ich bin also total berührt worden. Und dann die anderen Erweckungsbewegungen in Amerika immer wieder mal angeschaut. Und ich habe nur gesagt, Herr, warum dort in Amerika und nicht bei uns hier? Und schließlich nach Jahren, wo ich immer wieder irgendwie dran geblieben bin und den Fokus immer wieder zurück auf Gott, ja, dann bin ich schließlich bei Glory Life gelandet. Und da gab es mehr. Da war die Voraussetzung da, dass es mehr gab. Da waren die Predigten, es gibt mehr von Gott. Es gibt immer mehr. Und das war für mich der Durchbruch erstmal. Und jetzt steht ja im Wort, dass Gott uns mehr zeigt und mehr und uns weiterführt, und zwar in dieser Weise, was wir uns nicht vorstellen können. Und bis dato war ich irgendwo doch an meine Vorstellungen gebunden, was ich mir vorstellen konnte, von was mehr bedeutet. Und jetzt sind wir irgendwo, auch von der Gemeinde her, sind wir ja in diesem neuen Umbruch, wo wir auf eine Zeit reingehen, die hat ja schon angefangen, aber wir können uns das eigentlich nicht vorstellen, was Gott eigentlich an mehr hat für uns alle, für jeden von uns. Und da bin ich dermaßen gespannt. Ich weiß nur, dass es gut ist. Und wenn mal auch, jetzt sagt vielleicht einer, oh, mir geht's schlecht und was soll da mehr sein? Bei mir ist einfach weniger, bei mir ist weniger auf dem Konto, bei mir ist weniger Gesundheit, eher Krankheit, was auch immer. Ich sage dir, es ist nur eine ganz, ganz kurze Phase und dann kommt aber dieses Meer in einem neuen Durchbruch. Also du kannst darauf vertrauen, auf Gott können wir immer vertrauen und dann geht es los. Ich würde es einfach beten für alle die, die zweifeln und die, auch die, die nicht zweifeln. Ja, Herr, ich danke dir, dass es bei dir immer mehr gibt, dass wir auf dich vertrauen können. Auch wenn der Feind uns einreden will, dass wir stagnieren, immer wieder irgendwo stagnieren in einer bestimmten Weise, das ist Lüge, weil das Neue ist schon vorbereitet. Und du wirst auch in dieses Neue, in Kürze, da ist irgendwo hier oder im Livestream jemand, der darauf wartet. Und ich sage dir, in Kürze kommt dieser Durchbruch in dieses Neue rein. Und das ist mehr, wie du dir jemals vorstellen kannst. Amen. Ellen, der Rest von deiner Predigt bitte noch. Immer. Sorry, Ellen. Teil 2. Jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt kommt. Keine Ahnung. Von was hatten wir es gerade? Von mehr. Ja, von mehr. Oh, wow. Das ist ein gutes Thema. Von mehr. Wir brauchen mehr von... Das kam mir heute, als ich... Wo war ich denn? Hebräer, glaube ich, war es. Da stand, dass wir mehr brauchen von seiner Ruhe. Genau, ja. Dass wir in seine Ruhe kommen sollen. Und was ich so spannend fand, im nächsten Satz war dann die Rede davon, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht fallen. Und ich dachte, ups, wo ist da der Zusammenhang? Weil das war so wirklich so der nächste Satz. Seid achtsam, dass ihr nicht fallt. Und ich mir dachte, okay, dann hat diese in die Ruhe einkehren, in seine Ruhe bleiben, hat was damit zu tun, dass es mich bewahrt zu fallen. Ja, das Gegenteil von Fallen ist logischerweise Stehen, wo ich dann denke, okay, wenn ich in seiner Ruhe stehe, wenn ich in seiner Ruhe bin, wenn ich in seiner Ruhe, in seiner Nähe ist Ruhe. Ja? Das heißt, ich bin in seiner Nähe, ich bin unter dem Schirm, hat die Sabrina vorgepredigt. Das heißt, ich gehe in seine Ruhe ein, heißt auch in manchen Texten. Und wenn ich in dieser Ruhe bin, dann ist es für mich wie so eine Garantie, wie so ein Schirm, dass ich dann auch nicht falle. Das heißt, das immer wieder bei dem Fokus, das heißt, wenn ich mich aus der Ruhe rausbewege, wenn ich von ihm weiter weggehe, dann laufe ich echt Gefahr, dass ich falle, dass ich mich ablenken lasse, dass ich meinen Fokus verliere, dass ich zugemüllt werde vom Feind, dass ich mit Gedanken bombardiert werde, dass ich anfange, mir Sorgen zu machen, ja. Und der nächste Schritt von Sorgen kommt Angst, von Angst kommt Panik. Und dann ist es wie so ein Dominoeffekt. Das heißt, hey, bleib in seiner Ruhe. Und die gibt es vor allem da, wo man ganz, ganz nah an ihm dran ist. Bleib in seiner Ruhe. Das ist so, so wichtig jetzt gerade, weil es echt total wild zugeht gerade in der Welt. Und hey, wir wissen, wo dieser Ruheplatz ist. Wir wissen das. Und wir dürfen es weiter sagen. Echt, wir dürfen es echt weiter sagen. Ich habe neulich mit einer Frau, mit einer Klientin gesprochen, die hat mir so nebenher was erzählt hier, ihr Freund hat Angst vorm Fliegen und dann sagt sie zu ihm, ich habe keine Angst, weil ich falle dann runter und dann bin ich tot. Und ich habe das irgendwie gar nicht im ersten Augenblick so realisiert und habe sie weiterreden lassen. Da war geschwind eine Redepause, eine Ruhe. Und dann höre ich, wie der Heilige Geist zu mir sagt, hey, das kannst du so nicht stehen lassen. Das geht nicht, dass die denkt, sie fällt dann vom Himmel und dann ist sie tot und dann war es das. Und gerade in dieser Ruhe habe ich den Heiligen Geist so massiv gehört, er hat mich richtig gedrängt, da was dazu zu sagen. Das kannst du so nicht stehen lassen, weil es ist eben da nicht nur, ich bin tot und es ist vorbei. Und ich habe ihr dann was erzählt von geschwind so. Paradies, was ist passiert und warum ist eben dann nicht alles nur vorbei und wir sind tot und vorüber. Und hat sie plötzlich ganz aufmerksam zugehört und sagte dann, ja, diese Geschichte vom Paradies, die habe ich schon mal gehört, die kenne ich woher. Und ich habe dann zu Ende erzählt, sie wurde immer ruhiger und habe ihr dann von Jesus erzählt und sagt zu ihr, haben Sie Lust, ihn kennenzulernen? Und dann war wieder diese Ruhe. Aber ich wusste dann so in mir drin, der Rest macht Jesus, der Rest macht der Heilige Geist. Das ist so wie so ein Samen, der da so gefallen ist und der Rest macht der Heilige Geist. Und ich dann auch gemerkt habe, ich habe es aber in der Ruhe gehört. Ich habe in der Ruhe gespürt, hey, sag was, kannst du es so nicht stehen lassen? Das ist eine Lüge. Ja, die Ruhe. Lasst euch die nicht nehmen. Wenn ihr merkt, es fängt an im Kopf zu summen, was auch immer, jemand beschäftigt euch, geht zurück zum Papa, geht zurück in die Ruhe, geht zurück, weil jeder Schritt, den ihr euch da fortbewegt vom Papa, ist die Gefahr, dass ihr fallt. Ja, und ich glaube, es weiß jeder von uns, jeder weiß, dass wir uns das nicht erlauben können, weiter weg von ihm zu gehen, weil das geht dann ganz schnell. Ich meine, wir können auch ganz schnell wieder zurück, er wartet ja nur drauf. Also keine Verdammnis oder so, aber besser noch, ihr bleibt einfach unter dem Schirm, da ist so kuschelig. Amen. So, gehen wir weiter. Ja, in der Ruhe bleiben. Finde ich unbedingt notwendig. Und wie Emma gerade schon sagte, gerade in dieser Zeit jetzt, wenn wir uns immer mit unserem Handy beschäftigen, das Neueste auf Google also, oder sonst wo, und uns Angst machen lassen, Angst ist nie von Gott, weil bei Gott gibt es keine Angst. Und in 1. Timotheus steht, wir haben nicht einen Geist der Angst bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Den Geist der Kraft. Klar, wir haben ein bisschen Kraft. Dann nur so, sag doch was, nicht nur flüstern. Da müsste jetzt eigentlich kommen, nein, wir haben alle Kraft. Weil wir haben die Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, in uns. Jeder Einzelne. Das hat Gott gemacht, das hat Jesus gemacht. Der Heilige Geist lebt in uns. Jesus ist zurückgegangen in den Himmel, aber vorher hat er noch gesagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ich will euch den Heiligen Geist schicken. Und genau dieser Heilige Geist lebt in uns, wenn wir Jesus als Herrn angenommen haben. Und es gibt keine größere Kraft auf dieser Erde. Satan ist besiegt. Der hat schon mal keine Kraft. Der hat noch Macht, der darf noch wirken auf der Erde. Aber Kraft hat er nicht mehr. Aber wir haben Kraft. Weil in jedem von uns lebt der Heilige Geist. Jeder von unseren Körpern ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt auch, es ist der Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wohnt. Steht in der Bibel. Ich weiß nicht genau wo, aber es steht drin. Könnt ihr ja nachschlagen. Und also zu sagen, ich fühle mich schwach, ich fühle mich mutlos. Ja, manchmal sagen wir das vielleicht. Aber es ist immer eine Lüge. Wir müssen uns das wirklich so bewusst werden, wenn wir denken oder wenn wir gar aussprechen. Also am besten ist, wir sprechen sowas nie über uns aus. Aber selbst wenn es mal in unseren Kopf geflogen kommt, in unsere Gedanken, das ist nie von Gott. Zu denken, ich bin schwach, ist nie von Gott. Die mächtigste Kraft lebt in jedem Einzelnen. Also, dieser Text in Jesaja 64 war das, glaube ich, mit dem Ton. Gott ist der Töpfer, wir sind der Ton. Ich habe da früher oft drüber nachgedacht. Manchmal kommt es immer noch, weil im Neuen Testament steht einmal, wenn der Töpfer meint, das ist Gefäß ist nichts geworden, kann er einfach ein anderes draus machen. Ist auch so eine Stelle. Aber wir sind das Geschöpf. Ich glaube, in Epheser steht es in der Haller-Übersetzung. Wir sind ein handgemachtes Geschenk Gottes. Ein handgemachtes Geschenk. Gott hat uns als Geschenk wofür gemacht? Für die anderen. Für jeden anderen. Für den anderen. Oder wenn für den anderen oder wer auch immer gerade mein anderer ist. Gott hat uns als Geschenk für den anderen gemacht. Das heißt, dreht sich nicht alles um uns selber. Aber jetzt gerade im Telefondienst fiel mir ein, da hat mich jemand angerufen, der tut alles für andere. Und er wollte, dass ich bete, dass er mehr lieben kann, weil er hat den Eindruck, er kann im Moment nicht genug lieben. Und dann habe ich mich mal ein bisschen mit ihm unterhalten, weil ich einen ganz anderen Eindruck hatte. Und dann habe ich so nachgefragt. Und dann habe ich gefragt, wie weit liebst du dich eigentlich? Naja, also, ich habe da so und früher und als Kind und so. Und ja, sage ich, okay, aber du bist ja jetzt so und so alt, ich will das jetzt nicht sagen. Wie weit liebst du dich denn? Naja, das könnte noch mehr sein. Naja, sag ich, kann es sein, dass du vielleicht ausgebrannt bist so ein bisschen, weil du immer deinen Nachbarn hilfst und jeden, der dich fragt, hilfst du? Ja, könnte sein, aber ich helfe ja gerne. Ja, sag ich, gut, aber sag doch einfach mal nein. Lerne doch einfach mal nein zu sagen, weil du hilfst gerne, aber wenn du nichts mehr hast, was du weitergeben kannst, was willst du dann weitergeben? Wem willst du was weitergeben, was du nicht mehr hast? Und das ist so wichtig, wenn wir ein handgemachtes Geschenk Gottes sind, und das sind wir, jeder Einzelne. Und um da auf diesen Ton zurückzukommen, Gott hat wunderschöne Krüge geschaffen für Öl, für Wasser oder dicke Tonnen, wo das Wasser im Vorrat gelagert wurde. Naja, also wenn man nicht so ganz gärtenschlank ist, passt viel rein. Aber das war jetzt eigentlich nicht so gemeint. Aber er hat auch kleine Gefäße gemacht, kleine Öllampen. Die Öllampe kann nicht zu diesem wunderschönen Ölkrug sagen, ich bin nichts wert, weil du ja viel größer bist. Nein, Gott hat uns individuell geschaffen. Ein handgemachtes Geschenk Gottes, so hat er uns auch als Menschen für unseren Nächsten geschaffen. Und wenn wir nicht zurücktreten, ich glaube, Emma hatte das gerade gesagt, wenn wir nicht zurücktreten und wirklich auch mal stehen bleiben, in der Ruhe bleiben und uns auffüllen lassen, dann laufen wir leer. Dann können wir auch unserem Nachbar und unserem Nächsten nichts mehr weitergeben. Und das ist niemals Gottes Wille. Bei Gott brennt man nicht aus. Man brennt nur aus, wenn man über seine Energie geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Öllampe wäre und würde mich jetzt als Wasserkrug fühlen oder als Ölkrug, dann wäre ich irgendwann ausgebrannt, weil das kann ich überhaupt nicht bringen. Als Öllampe kann ich nur das zum Brennen in mich reinfüllen lassen, aber nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier abschweife oder so. Auf jeden Fall hat Gott uns individuell geschaffen. Und er hat uns Gaben gegeben, so wie ein Ölkrug geschaffen wurde, um Öl zu fassen. So haben wir unterschiedliche Gaben. Und eine Schale für Oliven, die auf dem Tisch stand, hat nicht die gleiche Gabe wie ein Ölkrug. Und so haben wir auch nicht die gleichen Gaben. Gott hat uns ganz unterschiedlich geschaffen. Und wenn wir wirklich diese Gabe der Hilfeleistung haben und gerne anderen Menschen helfen, auch dann ist irgendwo ein Zeitpunkt, wo wir wieder auffüllen müssen. Ich habe gesagt, dann sag doch einfach mal dieser Person, das mache ich gerne, aber heute nicht. Naja, aber ich mache es ja gerne. Nee, sag ich, es geht ja um dich. Sag's doch einfach mal, damit du zurücktreten kannst und sagen, Gott, ich will mir heute einfach nur einen schönen Tag mit dir machen. Ich will irgendwo in der Sonne sitzen und nur mit dir reden. Und das ist so ungefähr dieser Tenor. Nur mit dir reden, mich auffüllen lassen von dir und einfach mich von dir beschenken lassen. Mal ohne was zu tun. Weil Gott liebt uns. Er liebt auch, was wir tun. Aber er liebt uns nicht nur, wenn wir tun. Er liebt uns einfach. Er liebt uns einfach. Er hat uns geschaffen, er liebt uns unendlich. Aber er hat uns nicht als Roboter geschaffen, die ununterbrochen tätig sind. Wir brauchen diese Nähe zu ihm. Wir brauchen diese eng an ihm sein. Wir brauchen das, damit wir aufgefüllt werden. Und ich meine das jetzt nicht ironisch oder so, aber es reicht nicht, wenn wir so machen. Es ist eine gute Geste, gib mir mehr. Aber das reicht nicht. Wir müssen es tun. Das müssen wir dann wieder tun. Uns einfach hinsetzen und sagen, Vater, ich bin jetzt hier. Heute kümmere ich mich mal gar nicht um meine Nachbarn. Es sei denn, du willst es, aber dann musst du es mir ganz klar sagen. Heute kümmere ich mich einfach mal um mich und um dich. Ich möchte einfach von dir hören. Ich möchte mich von dir füllen lassen. Ich möchte mich wieder auffüllen lassen, damit ich wieder weitergeben kann, was du möchtest. Das ist kein negativer Egoismus. Das ist ganz einfach auch an sich denken. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich mich selbst nicht liebe und immer nur gebe, gebe, gebe, gebe, bin ich ausgebrannt. Und dann habe ich das Gesetz nicht erfüllt, dieses neue Gesetz im Neuen Testament. Da heißt nicht nur liebe deinen Nächsten, sondern wie dich selbst. Und dafür brauchen wir diesen ganz engen Kontakt mit Gott. Ständig, ununterbrochen. Und auch, wie er immer sagte, einfach mal stehen bleiben im Alltag. Und einfach nur, Heiliger Geist, was ist jetzt dran? Soll ich jetzt für den beten? Ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. An der Kasse, wenn ich in Berlin bin, ich habe immer eine Kassiererin, die habe ich vor Jahren gefragt, ob ich mal für sie beten darf. Weil die hatte eine Sehnscheidenentzündung offensichtlich. Jedenfalls hatte sie einen Verband. Und da habe ich gesagt, also ich weiß, dass Jesus heilt. Darf ich für sie beten? Nein, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und ich war selber so ein bisschen erstaunt. Jedes Mal, das ist Jahre her, vielleicht 12, 13 Jahre her, jedes Mal, wenn ich in diesem Supermarkt bin und sie sitzt an der Kasse, die kann mich nicht angucken. Die kann mich nicht angucken. Aber ich gucke sie immer an. Ich grüße sie immer höflich. Ich weiß, dass sie mich erkennt. Aber irgendwas in ihr hindert. Aber ich bete einfach für sie. Und irgendwann wird der Heilige Geist sie berühren. Und da bin ich einfach von überzeugt. Man kann sich wehren, aber irgendwann muss man sich entscheiden. Und ich bete, dass er sich für Jesus entscheidet. Und deshalb zieht euch ruhig mal zurück. Powert euch nicht aus mit immer nur geben und für andere da sein. Sagt einfach mal nein. Ich bin mir jetzt gerade wert, heute ist mein Tag mit Gott. Und ich lasse mich heute beschenken, weil er hat mich als sein Geschenk geschaffen. Amen. Genau. Auf den Inhalt kommt es an. Mir kam im Lobpreis mit dieses Bild, das gibt so Städte, und da fahren solche Elektrobusse, die haben oben auf dem Dach so zwei Antennen und drüber sind die Leitungen und die fahren dann in der ganzen Stadt rum, aber nur wo diese Leitungen sind. Und das kam mir so, ja, so im Bezug auf uns, ja, wir können da nur eigentlich, ich habe immer das Wort Folge der Kraft, ja. Ja, wir können da nur unterwegs sein, wo die Kraft auch fließt, ja. Ja. Auch Zeichen und Wunder werden uns folgen, ja, durch die Kraft einfach, ja. Es gibt Christen, die folgen nur dem Wort, ja, und meiden die Kraft, weil es gefährlich ist oder weiß nicht warum. Aber Das Wort führt eigentlich nur in den Tod hinein, weißt, wenn das leer ist, ja. Wir brauchen die Kraft dazu, ja. Das Wort ist wie so eine Matrize, ja. Und da an dem Wort kannst du prüfen, welches der richtige Geist ist. Es gibt ja auch andere Geister, ja. Und am Wort erkennst du einfach, wessen Geist da weht, ja. Und das ist schon gut, da nachzugehen, nach der Kraft einfach zu gehen, ja. Das heißt ja, und einigen Stellen ja Zeichen und Wunder folgten dem, ja, dem Wort, ja, was gepredigt wurde, ja. Und das ist immer, es ist immer ein Zeichen, ist Kraft da, die dich freisetzt. Unser Heiliger Geist führt uns immer in die Freiheit. Er deckelt uns nicht, er macht uns nicht nieder, er beschuldigt uns nicht, er führt uns auch, er überführt uns von Sünde, ja, aber immer positiv führt uns in die Freiheit, ja. Da ist das Angebot da, wie es die Marion jetzt erzählt hat mit dieser Kassiererin. Da ist Freiheit da, ja. Sie hat die Gelegenheit, drauf einzusteigen. Aber ich weiß nicht, was da gewesen ist, was sie erlebt hat mit Gott oder mit Kirchenbrüdern, keine Ahnung. Weiß nicht, warum sie da so verschreckt. Mit dem will ich nichts zu tun haben, ja. Ja. Und ich glaube auch die Menschen in unserem Land oder überhaupt Menschen in der Welt, die brauchen das Übernatürliche. Die brauchen die Kraft, genauso wie wir die Kraft brauchen. Weißt du, du kannst nicht sagen, ich bin jetzt bekehrt und es ist gut und irgendwann gehe ich zum Herrn. Du brauchst die Kraft, sonst kommst du nicht durch den Tag, du kommst nicht durch die Woche, jedenfalls schlecht und du brennst aus, ja. Du brennst einfach aus, weil du dich nie immer füllen lässt, ja. Diese Busse, weiß ich, ob ihr das auch kennt oder ob es das nur im Osten gab, diese Busse werden da keine Kraft von oben, da bleiben die einfach stehen, die haben keinen eigenen Motor oder so, also der mit Diesel läuft oder so, die brauchen immer die Kraft. Und wir als Christen, wir brauchen immer auch den Anschluss nach oben, ja. Unser Trauspruch, unser Hochzeitstrauspruch ist im Johannesevangelium 15, ja. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ja. Ohne mich könnt ihr nichts tun, ja. Und wenn der zwischen oder wenn der einfach weiter. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, mit mir könnt ihr alles tun, ja. Mit mir ist alles möglich. Mit meiner Kraft ist alles möglich, ja. Und er gibt gerne, ja. Gott gibt gerne. Ist ja ein guter Gott, hat jemand schon, Emma, du hast gesagt, ist ein guter Gott, ja. Bei uns im Glory-Haus, ja, ich sage das ständig und ich weiß nicht, manche können es schon gar nicht mehr hören. Er ist ein guter Gott, ja, und er gibt das Gute, das, was uns satt macht, was uns füllt, was uns Kraft gibt, ja. Wir sind diese Gefäße, ja, für Gott, wir sind geschaffen, um diese Füllung zu tragen, diese Füllung zu verwalten, ja. An einer Stelle heißt es auch, wir sind ein Tempel, ja, des Heiligen Geistes, ja. Das heißt, ein Tempel ist ein Gebäude, ist eine Form, wo sich jemand drin aufhält, Gott, ja, im besten Fall. Und der Heilige Geist, ja, wir tragen den Heiligen Geist, wir tragen ihn, ja. Und das ist auch wie so nah, wie du merkst, wenn du in die eine Richtung gehst und dort ist keine Kraft, das spürst du hier, du spürst einfach, ist Kraft da, ist keine Kraft da, ja, ja. Und dann drehst du dich einfach um und gehst in die andere Richtung weiter, ja. Du gehst einfach, du richtest dich an der Kraft aus, ja. Weißt du, wenn du mit Gott unterwegs bist, ja, führt er dich. Er macht Türen auf, ja. Manchmal gehst du auch in die Irre, weil du nicht weißt, ist jetzt der richtige Weg, ja. Der eine sagt so, der andere sagt so. Und du bist verwirrt, ja. In der Welt sind sowieso alle verwirrt, ja. Mehr oder weniger. Ja, ist halt wie so eine große Demenzklinik, ja, muss man sich echt vorstellen, ja. Ja, ja, ja. Jetzt haben sie was gegen Alzheimer gefunden, ja. Aber gegen das, was wirklich hilft, ja. in der Offenbarung sagt, lasst euch Augensalbe geben, damit ihr seht, ja, wie verloren ihr seid. Weißt du, die sind alle verloren und keiner sieht das irgendwie so richtig. Ja, ja? Und es ist Gnade, das zu erkennen. Ja? Und wir tragen das Vertrauen, dass die Menschen das sehen. Woran sehen sie das? Was überzeugt die Menschen, wenn Zeichen und Wunder passieren? Ja? Wenn Kraft da ist, wenn die sehen, da ist was anderes. Der hat einen anderen Umgang. Der hat Freude. Die hat Freude. Ja, das strömt ja aus dir heraus. Weißt du, die Füllung macht den Unterschied. Die strömt aus dir heraus. Ja, das pritzelt irgendwie. Pritzelt's immer. Ja, um dich herum pritzelt's. Ja, wenn du mit geistigen Augen schaust, dann siehst du, es pritzelt. Ja, hast du schon mal pritzeln sehen? Ich war heute auf dem Arbeitsamt, das war ganz interessant, da war ich das erste Mal in meinem Leben auf dem Arbeitsamt, ja, also nicht wegen mir, sondern wegen einer meiner Klienten und weißt du, da ist es echt, da merkst du, da ist ein anderer Geist unterwegs, aber auch da kannst du es spritzen lassen, ja, du kannst es spritzen lassen und solange du da bist, verändert sich die Atmosphäre und irgendwann fängt es an, beim Gegenüber auch zu pritzeln, ja, wir hatten echt ein nettes Gespräch mit dieser Frau, das war echt genial, weißt du, du hast dann Gottesdienst im Arbeitsamt, weißt du, Gottesdienst im Arbeitsamt, ja. Ja, die hat sich jetzt nicht bekehrt, aber ja, da hat sie noch so ein Tattoo, mir gefallen die meistens nicht. Und da habe ich gesagt, das sieht aber toll aus, sah wirklich nicht schlecht aus. Ne? Ja, und hat es gepritzelt, ne? Es hat es gepritzelt, ja. Und musst mal gucken, dass es pritzelt, ja. Wenn du an der Kasse bist, dass es pritzelt irgendwie, ja. Das ist so, weil ich sage mal, Herr, was du kommst in eine Situation und in der Regel bin ich immer völlig überfordert, ja, was soll ich jetzt machen, weißt, wenn so du plötzlich so, du kommst aus, ja, hast Gemeinschaft mit Gott gehabt und dann gehst du raus in die Welt und dann kommen alle möglichen Geister, die du nicht mehr kennst oder nur von Weitem kennst, ja, und dann ist plötzlich, kommst du in das Arbeitsamt und jeder guckt belämmert, ja, und dann bin ich erstmal überfordert und dann Herr, hilf, ja, mach du, ne, du musst es hier machen. Und er macht das immer, er macht das, ja, er kippt die Atmosphäre, ja, er kippt die Atmosphäre, ja, und plötzlich werden alle ganz freundlich, ja, wenn sie vorher ratlos sind, ja, du segnest sie und es pritzelt einfach, und du kannst ja nichts machen, es pritzelt einfach, deswegen gehst du einfach immer da lang, wo die Kraft ist, ja, wenn die Kraft ist, ja, weißt du, ich würde auch nicht mehr hier in den Gottesdienst kommen, wenn es nicht immer pritzeln würde, weißt du? Ich komme, ja, ja, ja. Der Dieter hat gesagt, er kommt, weil es hier mehr gibt, ja, ja. Aber wenn immer nur Leute sagen würden, es gibt mehr, irgendwann hätte ich da die Nase voll, wenn es nicht mehr gäbe, ja, ja, ja. Und ich will halt mehr, weißt du? Und ich glaube, ihr wollt auch alle mehr. Deswegen, bei Intensivarbeiten sind immer die einfach mehr wollen, die nicht genug kriechen können, ja. Ja, das ging mir als Kind schon so. Ich konnte immer nicht genug kriegen. Ja. Göttlich angeborene Eigenschaft, ja. Ist geheiligt mittlerweile, mehr oder weniger. Ja, aber du, weißt du, und da steht wirklich aus Offenbarung, dieses Sendschreiben an diese eine Gemeinde, wo es heißt, ich wollte, dass ihr heiß oder kalt werdet, aber nicht lau, ja, und dann, das kennen wir ja alle, und dann heißt es im Nachgang, ja, erklärt es der Geist, weil du sagst, ich habe genug und ich brauche nichts mehr, mir geht's gut, ich habe alles, deswegen bist du eigentlich verloren. Das ist Lauheit, weißt du? Es ist Lauheit, ja. Wir sind hungrig nach mehr von Gott, ja. Hungrig nach mehr von ihm, ja. Wir sind hungrig, einfach mehr in unserem Leben zu haben, ja. Und mehr brauchst du gar nicht. Nur diesen Hunger nach mehr von Gott, ja. Ja. Manchmal macht man sich so Gedanken, was soll ich tun? Ich habe die Idee. Sabrina gefragt am Sonntag, ja, wie stellt sie das vor? 1000 Bekehrungen hat sie dann gesagt. Und das kann man dann, das hat mich noch die ganze Zeit beschäftigt für den Gottesdienst. Eigentlich ist es ja eine Frechheit, nur 1000 zu verlangen. Ne? Eigentlich ja braucht es Leute, also nicht du bist, nee, aber ich sage, eigentlich muss uns Gott die Augen öffnen. Der Pastor hat mal irgendwann gesagt, da gibt es diese Prophetie für 100 Millionen Bekehrungen, ja, in Europa, ja. Und ich glaube, dafür braucht es Menschen, die sich das vorstellen können, 100 Millionen Bekehrungen, die sich vorstellen können, wie die Massen strömen, ja, die sich vorstellen können, dass die Kraft fließt in den Gottesdiensten, nicht nur in unseren Gottesdiensten, in allen Gottesdiensten, ja, dass bei den Handschen oder bei den Abis, ja, dass die Kraft fällt, ja, dass die Kraft fällt in der Landeskirche, ja, dass die Kraft fällt in der katholischen Kirche, dass die Leute sitzen, ja, und gar nicht mehr die Leute alle reinpassen in die Gotteshäuser, ja, weil einfach die Leute wollen und Pfarrer wollen die Kraft, ja, und Dekane wollen die Kraft, ja, und Theologielehrer oder wie heißen die Religionslehrer, genau, ja, und die Uniprofessoren, die wollen die Kraft, weißt du? Es braucht Leute, die sich das vorstellen, die wirklich da drauf abfahren, die das sehen wollen, weißt du, die einfach sagen, Herr, das will ich sehen, ja. Mir ging das auch so mit Amerika, immer siehst du diese Sachen und ich will das hier sehen, Herr, wo ich im Pentecostal war in dieser Erweckung, ich habe die ganzen Gottesdienste so gut gesagt, ich will das in Deutschland sehen. Ich will das in Deutschland sehen. Das sitzt mir in Amerika herzlich wenig, ja. Wenn da ab und zu mal einer kommt, ist das schön, ja, aber ich will es hier sehen und ich glaube gerade in Deutschland, ja, von Deutschland wird die Kraft ausgehen, ja, weil hier Leute sind, die offen sind, ja, weil ihr da seid, weil ich da bin. Weil unsere Pastoren da sind, weil Menschen da sind, die einfach mehr von Gott wollen, die einfach diesen Hunger haben nach mehr von ihm. Ja. Habt ihr auch diesen Hunger, ja? Stehen wir mal zusammen auf, beten wir noch zusammen. Ja, Vater, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für diesen Abend, Herr. Und ich danke dir, dass du uns hungrig machst nach mehr von dir, Herr. Dass du unsere Augen öffnest, Herr, wirklich für die Sachen, die du tun willst. Dass du unseren Horizont erweiterst und erweiterst, dass wir unsere Zeltpflöcke weit stecken, Herr. Dass wir sehen, was wir sehen sollen. Dass wir sehen, wie du siehst, Herr. Dass wir sehen, wie du siehst, Herr. Lass uns sehen, wie du siehst. Herr, und ich danke dir, dass dein Geist immer mehr fällt in unseren Gemeinden, in ganz Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, dass wirklich dein Heiliger Geist willkommen geheißen wird, Herr, dass deine Kraft da ist, dass Zeichen und Wunder passieren, Herr, dass das Bastionen niedergerissen werden, Herr, dass Deckel gehoben werden, wie wir am Sonntag gehört haben, dass Deckel weggerissen werden aus den Gemeinden, Herr, aus den Orten, wo du wirkst, wo du bist, dass sie alten Brunnen auch wieder aufgegraben werden, ja, wo schon Kraft geflossen ist, ja, Herr, und dass es wieder neu angekurbelt wird, die Kraft in unserem Land, die Kraft der Erweckung, wie unter Zinzendorf, noch mehr, Herr, wir wollen einfach mehr haben, wir wollen das sehen in unserem Land, Herr, wir bitten dich für unser Land, Herr, Herr, wir bitten dich für unser Land, Herr, wir bitten dich für unsere Politiker, Herr, dass sie wirklich einfach auch an der Kraft andocken, Herr, dass sie umkehren zu dir, Herr, dass wirklich der Schleier von unserem Land weggerissen wird, Herr, dass das weggerissen wird, ja, dass es weggerissen und dass die Menschen sehen, wie verzweifelt sie Gott brauchen in ihrem Leben, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, und ich danke dir, dass wir deine Werkzeuge sind, Herr. Bereite du uns zu, Herr, ja, Du hast uns geschaffen, Herr, du hast uns geschaffen, die Kraft zu tragen, du hast uns geschaffen, voranzugehen, Herr. Ich danke dir, dass dein Wort einfach durchbricht, Herr, dass dein Wort durchbricht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Genau. Ja, genau. Gott ist gut. Weißt du, Gott ist gut. Gott ist gut. Dieses Land muss das hören. Gott ist gut. Gott ist gut. Und jetzt wollen wir noch eine Sammlung einnehmen. Der Christian sagt immer, ihr müsst euch jetzt freuen. Ja, und wir freuen uns jetzt, ja, da gibt es keine langen Gesichter. Ja, ja, das ist gut, wenn du siehst. Ja, weil das ist ein guter Boden, ja, und da liegt eine Verheißung drauf. Es ist ein guter Boden, ja. Ja, und es wird wachsen und gedeihen, ja. Auch deine Finanzen werden wachsen und gedeihen, ja. Im Mose steht im 5. Mose, ich glaube 5,18 oder so. Er hat uns die Kraft gegeben, Vermögen zu erwerben, ja, ich glaube, so heißt Vermögen zu erwerben, ja. Er hat dich befähigt, weißt du, das ist eine Fähigkeit auf deinem Leben, ne? Die Fähigkeit ist nicht, Angst zu haben, ja. Ja, nicht Angst zu haben, ja, nicht Angst zu haben, dass du, dass es dir nicht mehr reicht, sondern die Fähigkeit ist, dass du die Kraft hast, Vermögen zu erwerben von Gott. Genau. Ja, genau. Genau. Hat noch jemand ein Zeugnis? Möchte noch jemand was erzählen? Kannst du ja noch mal überlegen. Traut euch. Traut euch. Ja, ein Applaus. Oh je, oh je. Also vor 2 Tagen hat sich meine Frau runtergebückt und hat, dann ist es in den Rücken reingefahren, unter den Rücken reingefahren. Und dann ist sie wieder hochgekommen mit knapper Not und hat gemeint, oh Mensch, da hinten ist irgendwas blockiert. Und dann war es so, dass ich einfach, dann bin ich immer halt so, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Mir geht dann immer das Herz irgendwie so durch und dann sage ich immer, ich will nicht, dass sie Schmerzen hat. Das sehe ich einfach nicht ein. Auf der einen Seite, also menschlich gesehen, und auf der anderen Seite ist es so, dass ich einfach auch sage, es kann einfach nicht sein. Es kann einfach nicht sein. In der Bibel steht was anderes. Da steht drin, wir sind geheilt durch seine Striemen und so geht es einfach nicht. Und dann ziehe ich mich immer zurück in einen extra Raum, so ein bisschen Ruhe für mich. Und dann hau ich in Gebete raus und alles in die Schöpfungsordnung Gottes, Wirbel, Bandscheiben, Muskelbänder, Sehnen, Zeug und alles Mögliche. Und das so lange, bis ich einfach merke, es ist ein Frieden jetzt, es kommt der Frieden, jetzt ist durch und jetzt ist erledigt. Und so war es vor 2 Tagen auch. Dann bin ich so eine Viertelstunde oder so, 20 Minuten, ich weiß nicht genau auf die Uhr habe ich nicht geguckt, habe ich gebetet und dann habe ich so einen Frieden gekriegt, dann musste ich lachen und dann wusste ich, jetzt ist durch. Dann bin ich wieder zu meiner Frau ins Zimmer und dann habe ich gesagt, ja, es ist durch, jetzt, du bist geheilt und so weiter und so fort. Dann sagt sie, ja, ist schon viel besser. Kurz vorher war es nämlich noch so, vor dem Gebet war es so, da konnte sie nicht mal irgendwie einen großen Schritt machen, sie hat gesagt, da blockiert irgendwas, da geht es nicht. Und das habe ich jetzt zwischendurch durch und wie ist es? Ha, viel besser, viel besser, viel besser. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Schmerz. Und dann hat mich das aber irgendwie gefuchst, habe ich gedacht, naja, das kann es nicht sein. So ein kleiner Dinger. Dann ging bei mir erstmal wieder so typisch, meine Gedanken gingen so in, ging so los wieder. So von wegen, ja, Erfahrung. Ja, man ist ja schon eine Weile am Leben und man hat irgendwie so eine gewisse Erfahrung und denkt dann, ist ja normal. So von wegen, ja, da ist jetzt halt irgendwie was ein bisschen verletzt da innen drin und da gibt es eine Schwellung und dann gibt es eine Entzündung und dann tut es halt das noch ein paar Tage weh und dann geht es wohl weg. Aber eigentlich ist es ja schon durch. Aber habe ich irgendwie gedacht, nee Mensch, das kann nicht sein, das kann echt nicht sein. Dann habe ich so gedacht, Mensch, das kann es nicht sein, das ist doch nicht das Evangelium, das ist doch Vertrauen wieder auf Fleisch oder auf Seele oder auf Gedanken oder auf Erfahrungen oder auf irgendwas. Und dann ich dachte, nee, das geht nicht. Nee. Dann bin ich wieder ins Extrazimmer gegangen und habe gesagt, bete ich weiter. Ich sagte, nein, das lasse ich jetzt nicht zu. Ich sehe es einfach nicht ein, noch länger hier auf meinen Verstand zu vertrauen oder auf Erfahrungen oder so. Habe wieder nochmal gebetet, ein Weilchen und dann, peng, war es weg. Komplett weg. Komplett weg. Amen. Danke, Jesus. Ein 10-jähriges Mädchen, Jolina heißt sie. Ich habe gehört, dass sie einen Gehirntumor hat von einer Freundin. Und ich habe dann die Eltern eingeladen. Die wohnen da bei Heilbronn irgendwo. Waren noch nie in solch einer Gemeinde wie unsere. Und aber sie haben es geschafft zu kommen mit ihren 3 Kindern und dieser Jolina. Der ging es überhaupt gar nicht gut. Aber ich habe die ermutigt, dass die für das Kind beten lassen. Aber jetzt war denen der Gottesdienst irgendwie zu lange. Dem Mädchen ging es nicht mehr gut und die wollten nach Hause. Und dann aber, ich habe einfach gebetet und habe wirklich, das war so umkämpft, aber ich habe alles getan, dass die Familie dann nochmal reingekommen ist zum Heilungsteam. Und die Tatjana hat gebetet. Und ich war auch dabei. Und die Salbung und die Kraft und die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes war so stark. Die ganze Familie stand da. Denen kamen die Tränen und mir auch. Es war so stark. Und jetzt, nach 3 Monaten, habe ich die Nachricht bekommen, dass die Ärzte jetzt bei dem MRT oder bei dieser speziellen Untersuchung gar nichts mehr gefunden haben. Und die Mutter, die hat irgendwie, hat unser Pastor gesagt, ein Wunder ist es, wenn die Ärzte sich wundern. Und jetzt war es wirklich so, dass die Ärzte sich total wundern, dass da gar nichts mehr zu sehen ist, weil das war ein Tumor, den hat man nicht richtig operieren können. Die haben Teil rausoperiert, aber nicht alles. Ja? Sonst würde das Mädchen das gar nicht überleben. Ne? Und deshalb, die brauchten ein Wunder, das ist ganz klar. Ja, sonst hätte es Metastasen gegeben. Und ja. Aber das Wunder ist geschehen, Halleluja. Genau, ich lese noch was vor, es ist gerade reingekommen. Lieber Christian Schilling, vergangenen Sonntag konnte ich den sehr auferbauenden Gottesdienst am Livestream mitverfolgen. Nach der Predigt hattest du ein Wort der Erkenntnis, dass Gott ein Muskelproblem am Oberschenkel heilen möchte. Seit einigen Monaten verspürte ich im Hüftbereich immer wieder einen stechenden Schmerz, insbesondere beim Auftreten. Manchmal fiel mir dadurch sogar das Gehen schwer. Nach dem Gottesdienst konnte ich vorerst keine Besserung wahrnehmen. Am Nachmittag absolvierte ich ca. 12.000 Schritte. Manchmal auch mit Schmerzen. Am Abend waren die Schmerzen deutlich weniger, bis kaum vorhanden. Gestern konnte ich sogar mit dem betroffenen Bein unbeeinträchtigt hüpfen. War stark, ne? Stark. Alle Ehre dem Herrn. Liebe Grüße von Wolfgang aus Pölten, St. Pölten. Ja. Genau, zeig mal die Sammlung.